Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Daredevil Season 2. In der zweiten Staffel von Daredevil geht es nach wie vor um Matt Murdock und seine Anwaltskanzlei und seine schwierige Berufung, gleichzeitig eine Art Batman für etwas weniger Budget und eben auch ein Anwalt bei Tage zu sein. Wohlgemerkt auch blind dazu, aber das weiß ja jeder, der die erste Staffel gesehen hat. Auch hier natürlich vorab ganz klar die Info, es wird hier und da vielleicht Spoiler für die erste Staffel von Daredevil geben. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Warum sollte sich das hier jemand anhören, der die erste Staffel nicht gesehen hat? Außer euch interessiert Daredevil an sich gar nicht, sondern ihr wollt einfach nur meine wunderbare, tolle Stimme hier hören. Aber in jedem Fall, die Grundstory von Daredevil 2 ist relativ verworren, sage ich mal. Man kann eigentlich gar nicht viel erzählen, ohne gleich in 4-5 Folgen reinzuspringen. Deswegen verkneife ich mir das eigentlich jetzt hier mal an der Stelle. Der Plot an sich ist generell sehr wieder gedehnt bei der Serie. Ich habe während des Guckens gemerkt auf Netflix, dass ich der ersten Staffel 3 von 5 Sternen bei Netflix gegeben habe. Und habe mich dann erst gewundert, warum ich weitergucke. Und mir war dann klar, das mache ich halt, weil ich wissen möchte, ob in irgendeiner Form Bezug auf Jessica Jones genommen wird oder auf die anderen Marvel-Filme. Das finde ich immer ganz unterhaltsam, diese Querverweise und Verbindungen. Aber die sind in der Staffel auch sehr, sehr gering, bis gar nicht eigentlich fast. Wird vielleicht dann baut eher eine Story auf, die vielleicht irgendwann zum Tragen kommt, wenn die 4 Hauptserien dieses TV-Universums von Marvel etabliert sind. Und das sind ja Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und letztlich dann noch Iron Fist, glaube ich, heißt die letzte Figur, wenn ich mich nicht täusche. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, wie der letzte von diesen 4 Figuren heißt. Und wenn die alle ihre eigenen Serien haben, dann laufen diese Geschichten wahrscheinlich zusammen, denke ich mal. Naja, auf jeden Fall zum Inhalt, soweit man es überhaupt sagen kann. Daredevil hat nach wie vor das Problem, das auf die Reihe zu kriegen, sein Privatleben und sein Leben als Superheld. In der zweiten Staffel weiß ja dann mittlerweile Foggy, sein Kollege aus seiner Anwaltskanzlei, Foggy Nelson, weiß ja Bescheid, dass er Daredevil ist. Und da gibt es natürlich dann einige Reibungspunkte, weil der natürlich nicht ganz so glücklich darüber ist, dass Matt Murdock nach wie vor dieses gefährliche Leben lebt. Was ansonsten als Veränderung in diese zweite Staffel reinkommt, ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, würde ich sagen, außer ihr habt wirklich keinen einzigen Trailer oder irgendeine Nachricht zum Casting von Daredevil gelesen. Dann eben dafür jetzt leider eine kleine Spoilerwarnung. Aber es kommen 2 neue Figuren in Daredevil dazu, auch sehr früh etabliert. Und zwar der Punisher, ist eine Figur, die schon 1-2 Filmversionen bekommen hat, die nicht sehr gut ankamen. Also ich erinnere mich nur an eine mit Thomas Jane als Punisher, die wirklich sehr zum Lachen war, unfreiwillig an einigen Stellen. Und in dieser Serie wird er jetzt von John Bernthal gespielt. Der ist hauptsächlich bekannt für seine Rolle in The Walking Dead als Shane. Und der spielt eben den Punisher hier. Und die zweite Figur, die noch neu dazu kommt, die auch eine klassische Figur aus der Daredevil-Story oder aus den Daredevil-Comics ist, ist Elektra. Schauspielerin weiß ich jetzt da nicht, kenne ich nicht. Ist für mich ein neues Gesicht, diejenige, die sie da als Elektra gecastet haben. Auf jeden Fall, diese 2 Figuren kommen neu dazu und spielen schon so den Hauptteil, in den Hauptteil der Story mit rein. Also es wird alles so miteinander verwoben ein bisschen, aber man merkt schon, dass es einen klaren Story-Abschnitt gibt, wo es hauptsächlich um den Punisher geht und einen klaren Story-Abschnitt, wo es dann hauptsächlich um Elektra geht. Und eben beides klassische Figuren. Der Punisher ist eher ein sehr brutaler, auch Superheld, wenn man das mal sagen will, also ein Vigilante, der halt so selber das Gesetz in die eigene Hand auch nimmt, wie Daredevil natürlich auch. Nur im Gegensatz zu Daredevil natürlich kein Problem damit hat, Leute zu töten und das auch rigoros macht, auch in den Comics mit allerlei Schießgewehr. Und das ist hier auch nicht anders. Und Elektra ist sowas wie eine sehr vertraute Person für Matt Murdock aus seinem Privatleben von früher. Sie wird in der ersten Staffel mal erwähnt nebenbei und jetzt tritt sie tatsächlich in Erscheinung. Aber auch sie hat einen moralischen Kodex, der ein bisschen variiert und ein bisschen anders ist als der von Matt Murdock. Und wie gesagt, also es ist, was ich an Vorteilen anmerken kann für diese zweite Staffel, man hat gefühlt weniger Filler-Content. Also es ist, mein Problem generell war auch mit Jessica Jones und auch mit der ersten Staffel von Daredevil, dass immer wieder Folgen mit drin sind, wo man sich denkt, der Inhalt der Folge waren jetzt eher nur so 5 Minuten oder sagen wir 10 Minuten und ihr habt es auf 45 Minuten rausgestreckt. Eben, es ist Inhalt da, den es auch braucht, aber der ist zu wenig im Verhältnis dazu, wie lang diese Staffeln sind und wie lang die einzelnen Folgen sind. Und das ist hier reduzierter, also man hat mehr das Gefühl, dass letzten Endes alles auch einen Sinn und einen Platz hat, oder das meiste davon. Nur leider wird einem das auch wirklich immer sehr, sehr spät klar. Das ist sicher Absicht in dem Fall, aber ich fand das eher dramaturgisch nicht so schlau, dass der Zuschauer eigentlich von, ich weiß nicht, 13 Folgen, eigentlich so circa 8, 9, 10 Folgen überhaupt keine Ahnung hat, was das alles soll und was hier wie zusammenhängt. Aber trotzdem, um bei dem Positiven zu bleiben, es ist weniger Filler-Content, auch weniger als bei Jessica Jones, was ich zuletzt gesehen habe. Da war, habe ich ja als letztliche Kritik gesagt, dass man von diesen 13 Folgen nur 7 gebraucht hätte, wenn überhaupt. Ganz so krass ist es bei Daredevil der zweiten Staffel auf jeden Fall nicht. Ist auf jeden Fall etwas mehr Inhalt da, der auch eine Rolle letzten Endes spielt. Und zweiter großer Pluspunkt auf jeden Fall für diese Staffel ist das Casting von John Bernthal als Punisher. Ich fand den Herrn in The Walking Dead sehr nervig. Also ich habe The Walking Dead nur 3 Staffeln gesehen. Dort war auf jeden Fall er dabei als Shane, als eine Figur, die auf jeden Fall eh ein Antagonist in The Walking Dead auch war und hier auf jeden Fall auch eben moralisch fragwürdig handelt. Und er auf jeden Fall, aber das Casting von John Bernthal ist hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr passend. Also wer jetzt The Walking Dead nicht gesehen hat, kennt ihn vielleicht auch aus The Wolf of Wall Street in einer kleinen Nebenrolle oder We Are Your Friends, der Zac Efron-Film. Und jedenfalls gut gecastet und der bringt auch so dieses, also er wirkt einfach so extrem fies und böse manchmal durch seine Blicke einfach. Er soll ja auch furchteinflößend sein und ziemlich oberheftig und männlich wirken und das bringt er absolut, der Schauspieler. Also es sind schon immer die interessantesten Szenen und Plotpunkte in der ganzen Staffel sind eigentlich die, wo der Punisher involviert ist. Und deswegen auf jeden Fall hier gutes Casting. Leider habe ich so viel mehr Positives dazu nicht zu sagen. Ich muss an der Stelle natürlich auch einmal anmerken, ganz allgemein, bevor ich das jetzt zerreiße und ein paar Leute dann sehr traurig drüber sind, was ich da Schlechtes über ihre geliebte Serie rede. Ich merke einfach immer mehr, auch mit dieser zweiten Staffel, dass mir diese sehr actionlastigen Serien einfach nicht mehr so liegen. Was heißt nicht mehr? Ich könnte jetzt auch nicht eine benennen, die ich gerne und regelmäßig geguckt habe, wo das so war. Aber ich merke es eben hier und dabei ist die Action hier, zumindest sagen das alle, sehr gut gemacht und sehr sinnvoll. Ich kann damit echt nicht so viel anfangen. Und auch die zweite Staffel von Daredevil ist immer noch sehr, sehr, sehr prügellastig. Und das Problem, was ich hier vor allem hatte, war nicht die Gewalt an sich. Also ich bin jemand, der definitiv mit gewalttätigen Filmen und Serien klarkommt. Und auch wenn das teilweise ästhetisiert wird und eher nur aufgrund dessen drin ist, dass es Gewalt ist, auch damit komme ich klar in bestimmten Fällen. Aber hier ist das Problem eigentlich nicht die Gewalt an sich, sondern die Menge. Also, und nicht von wegen, oh, das ist zu heftig, ich kann das nicht mehr sehen. Das gar nicht. Es ist nur so beliebig. Also es gibt einfach gefühlt in jeder Folge eine Konfrontation, wo der Level mindestens 5, 6 bis dann letzten Endes 25 Leute verprügeln muss. Und das wird irgendwann einfach ein bisschen lahm, weil da kein Gewicht mehr da drin liegt. Wenn ich weiß, dass in jeder Folge oder jeder zweiten mindestens letztlich jemand auf die Fresse kriegt und das dann aber auch immer irgendwie locker 5 Minuten dauert oder so. Also es nimmt auch immer sehr viel Platz dann ein, diese Szenen. Und mir ist klar, dass man sich hier Mühe gibt und es auch ganz bewusst so tut, was man hier macht. Und man hat sich auch Gedanken über diese Kampfszenen gemacht. Das möchte ich hier nicht schlecht reden. Aber eben auch die Gegner, die Daredevil hat, das sind alles eigentlich immer gesichtslose Handlanger oder so von irgendwelchen bösen Leuten halt. Muss jetzt nicht darauf eingehen, wer genau. Aber dadurch hat das halt kein Gewicht. Also es sind keine Kämpfe, wo das eine Bedeutung für mich hat. Also natürlich gibt es ein, zwei, die ganz gut gemacht sind. Es gibt einen, der jetzt bereits heftig im Internet ja, breitgetreten wird. Es gab auch in der ersten Staffel einen solchen Kampf für Daredevil, wo er eben, ja, ein sehr langes Take, wo er viele, viele Leute verkloppt. Also auch im ersten hatten sie, glaube ich, auch in der ersten Staffel hatten sie dieses lange Take auch erschummelt. Also sie hatten mehrere Punkte, wo das dann gar kein langes Take war, sondern ein Schnitt versteckt war. Und genauso was gibt es auch in der zweiten Staffel, natürlich noch mal ein bisschen länger, noch mehr Leute und diesmal verteilt auf mehrere Stockwerke und sowas. Aber eben, es hat einfach letztlich kein Gewicht und die Schnitte sind, muss man schon auch mal sagen, sehr offensichtlich hier. Das ist vielleicht ein Problem, wenn man natürlich gerade solche Dinge wie The Revenant gesehen hat und Iñárritu, der mit seinem Schnittteam da echt auf extrem heftige Weise Schnitte versteckt, die man wirklich dann letzten Endes fast gar nicht mehr bemerkt, wenn man nicht aufpasst. Und bei Daredevil sind sie sehr offensichtlich, also es ist immer sehr klar, wo der Schnitt ist. Es gibt immer ein, zwei, 3 Sekunden Pause auch zwischen diesen Szenen, wo man merkt, okay, jetzt macht man einen ganz sicheren Schnitt, damit das auf gar keinen Fall letzten Endes wackelig wirkt. Und deswegen finde ich auch diese lange Szene, die alle sehr feiern, nicht so super toll. Man muss natürlich loben die Choreografie, die da mit drin steckt, dass das alles durchgeplant ist und jeder Schlag sitzen muss. Aber auch die, es gibt Stellen, nicht immer, aber es gibt Stellen, wo auch die sehr erkennbar ist. Also wo ich auch das Gefühl habe, ich merke ganz klar, wo jetzt welcher Schlag sitzen muss. Und es gibt natürlich immer diesen Fall, wenn man dann auf Hintergründe achtet oder auf Leute im Hintergrund, die dann einfach rumstehen und nichts tun oder umfallen auf einmal bei den lächerlichsten Schlägen, wo man merkt, ja, also das ist mir natürlich klar, es ist sehr schwer und ich würde nie behaupten, dass ich das hinkriegen würde. Aber es ist halt trotzdem schade, wenn man es dann so merkt. Dann muss man vielleicht dann doch mal sagen, eine Szene nicht so lange laufen lassen, nicht so lange in einer Einstellung bleiben und doch ein, zweimal schneiden, damit es realer wirkt, damit eben sowas nicht passiert. Nicht, dass das die ganze Zeit so wäre, aber es gibt ein, zwei Szenen, wo es dann doch schon sehr auffiel. Die Ausnahme hierbei auch wieder bildet, also auch um wieder was Positives zu nennen, was diese viele Prügelei angeht, ist auf jeden Fall eine Szene mit dem Punisher. Und eben, ich gehe nicht darauf ein, was genau passiert, aber auch dieser Szene wird etwas mehr Gewicht gegeben, zumindest in diesem Moment. Ist für den Zuschauer die Bedrohung etwas realer. Man hat auch das Gefühl, dass es ja eben nicht sicher ist, wie das ausgeht. Also es ist keine Konfrontation zwischen dem Punisher und Daredevil, sondern eine Solo-Szene von Punisher. Und die ist sehr, sehr blutig auch, aber eben dadurch, dass man hier nicht versucht, eine extrem lange Szene zu machen, sondern man schneidet immer an den richtigen Stellen, dadurch wirkt sie auch ein bisschen heftiger und realer. Und die war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also die war ziemlich krass. Und eben so ein, zwei gibt es schon, die gut sind, aber eben so im Gesamten ist es ein bisschen, ist die Action an sich in der Serie einfach ja ein bisschen standardisiert. Auch wenn es gemein klingt, für eine Fernsehserie ist es natürlich gut. Aber wenn wir es an einen allgemeinen Standard hinstellen, was wir generell schon an Action gesehen haben und an Choreografien nach Matrix und solchen Sachen wie The Raid, da wirkt es halt dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen zu sehr durchgeplant und das sieht man ein bisschen zu offensichtlich. Anderer Punkt in dieser Staffel ist, ähnlich wie bei Jessica Jones auch wieder, sind die Nebendarsteller. Ich habe das auch bei Jessica Jones schon angemerkt, dass es Nebenfiguren einfach gibt, die ganz klar ja nur so Trophäen sind, die bestimmte Dinge erfüllen müssen, nur so Plotpunkte einleiten sollen. Und das tut man hier auch wieder. Es ist bei Daredevil leider genauso, dass dieser Supporting Cast einfach an manchen Stellen sehr, sehr nervig geschrieben ist. Also es sollen natürlich Figuren sein und diese Figuren sollen ihre Bedenken haben an dem Handeln, was vor sich geht und sollen auch selber agieren. Und das versucht man, aber dabei lässt man diese Figuren leider so negativ dastehen und so anstrengend, dass es war für mich einfach schwer, das auszuhalten. Man muss dazu sagen, natürlich, dass ich diese Serie, sonst könnte ich jetzt noch keine Kritik abliefern, natürlich gebinged habe. Ich habe natürlich sehr viele Folgen hintereinander weggeguckt. Ist vielleicht was anderes, wenn ihr euch das einteilt auf einmal pro Woche oder so. Aber ganz ehrlich, wer macht das? Und deswegen fand ich das ein bisschen anstrengend, wieder diese Nebenfiguren, die ja eben bestimmte Dinge einleiten sollen, aber auf sehr nervige Art und Weise. Generell, wenn ihr ein Spiel daraus machen wollt, macht einfach macht ein Trinkspiel daraus. Jedes Mal, wenn irgendeine Figur in dieser Serie einen halben Satz sagt und ein oder ausatmet. Und so wirkt das die ganze Zeit. Also ohne Scheiß, wenn ihr da mal drauf achtet, wird das so schlimm, ihr könnt das nicht mehr nicht hören oder sehen. Also vor allem diese Karen Page, die ja so die Anwaltsgehilfin von Nelson Murdoch spielt. Die Schauspielerin, ich mache ihr da keinen Vorwurf, die Dialoge sind auch nicht besonders toll, aber in einer Tour hat die dramatische Szenen, in denen sie kurz vorm Weinen ist, dann wieder ist sie total happy, aber in jedem Fall reagiert sie immer so, als wenn sie außer Atem wäre. Also jedes Mal, also zwei Sätze werden gesagt und dann wird gemacht und halt nach jedem halben Satz, natürlich, wenn man viel am Stück redet, wie bei mir hier selber auch beim Podcast merkt, sind zwischendurch so Atmer drin. Aber man muss sich in dieser Serie überdenken, dass das ganz bewusst platzierte Momente sind, die man ja wegschneiden könnte. Und man lässt das ganz klar drin. Und auch Elektra hat solche Szenen, wo ich immer denke, so redet doch kein Mensch miteinander. Wieso musst du einfach alle drei Wörter irgendwie ganz laut ein- und ausatmen? Also, das klingt total albern jetzt, was ich sage, aber ohne Mist, wenn ihr diese Staffel anguckt, mich hat's irre gemacht nach einer Zeit. Die Leute reden die ganze Zeit, es ist einfach keine sehr echte Art zu reden. Die Sätze werden dadurch auf eine Art und Weise geliefert, die sehr überhöht wirkt und sehr albern. Und das braucht es hier eigentlich nicht, weil Daredevil ja schon sehr, eigentlich sehr, sehr nah am Realismus dran sein möchte, zumindest auch was das Setting angeht. Alles ist ja sehr schmutzig, sehr dreckig. Und die Lichter sind ja immer in dieser Serie, es ist ja alles immer so beleuchtet, als wenn es durch schummriges, schmutziges Glas fallen würde, das Licht. Und deswegen ist das immer so komisch, wenn dann diese Performance dazu kommt von manchen Schauspielern, die da gar nicht mit reinpasst. Also auch Elektra, muss ich hier erwähnen, ist für mich ein Nachteil. Wie gesagt, ich kenne die Schauspielerin nicht und ich bin mir sehr sicher oder ich merke auch, dass es auf jeden Fall auch am Dialog liegt. Aber diese Figur ist überhaupt nicht interessant, sie ist nicht sympathisch, es ist alles sehr vorhersehbar, was mit ihr passiert. Und man gibt ja einfach nicht wirklich viel, ja, eben Charakter. Also das, was man eigentlich versucht, ihr einen Charakter zuzuschreiben, ist so platt und hat so wenig, man nimmt einfach als Zuschauer nicht viel Bezug dazu auf, was diese Figur bewegt. Und das ist dann sehr schade und ja, auch dann auch langweilig, weil das natürlich einen klaren Teil dieser Staffel einnimmt. Und eben, das muss man hier ganz klar sagen, das Schauspielerische von einigen dieser Darsteller ist eben sehr komikhaft und übertrieben. Und deswegen wenn ihr das Trinkspiel macht mit dem Ein- und Ausatmen von Schauspielern mitten in Sätzen, dann überlebt ihr keine zwei Folgen dieser Serie. Naja. Und ein letzter Punkt noch zur Story an sich. Ich habe ja gesagt, dass auch diese Nebendarsteller eigentlich oft eingeleitet werden, nur um bestimmte Plotpunkte jetzt wieder voranzutreiben. Und genau das ist eben das Problem, dass die Plotpunkte an sich, dass es Dinge gibt, die in dieser Staffel passieren, die einfach so passieren. Es hat keine Logik dahinter, es hat keinen Bezug dazu. Figuren treffen sich auch an Orten, wo man dann sagt, hey, wie kommt ihr denn jetzt gerade alle an diesem Ort zusammen? Also es wird auch oft daraus gar kein Hehl mehr gemacht, wie Daredevil Leute aufspürt. Das tut er einfach, er ist halt einfach da. Und eben seine ganze Story Arc, seine ganze Geschichte, die jetzt diese Figur noch umgibt, ist jetzt mittlerweile auch sehr zweidimensional geworden. Und er ist jetzt wirklich eine sehr klare Kopie von Batman einfach nur. Was natürlich klar, die Figuren sind sich in der Form ähnlich, dass sie eben ja tagsüber ein normales Leben führen und eben abends aber als normale Menschen anfangen, irgendwelche Verbrecher zu verprügeln. Aber es wirkte jetzt schon echt so, als wenn man einfach nur eins zu eins hier Batman-Charakteristik ausarbeitet und nicht zumindest eben vielleicht zum Beispiel nutzt, ja, wie er das mit seinem normalen Leben vereinbaren kann als Anwalt. Also keine Ahnung, das an echten Fällen festmachen. Es gibt einen größeren Fall in dieser Staffel, der sich durchzieht, aber dieser Fall hat, also es hat einfach nichts mit seinem Anwaltsleben zu tun, die ganze Serie. Und das ist dann irgendwie, also gerade in der Staffel vor allem, also dass die Tatsache, dass er Anwalt ist und dass das auch was mit ihm moralisch macht, dass er ja eigentlich tagsüber versuchen müsste, mit Worten das alles zu regeln, das wäre ein tieferer Handlungspunkt, der auch was machen würde oder was ausmachen würde mit dieser Figur und die auch ein bisschen näher bringen würde. Und das nutzt man einfach nicht sehr. Also man lässt das einfach fast schon außen vor komplett. Also die Figuren nehmen zwar Bezug darauf, aber das reicht mir nicht. Nur weil die Figuren auch wenn man selber im Drehbuch gemerkt hat, dass ja dass Matt Murdock in dieser Staffel fast nichts mehr als Anwalt zu tun hat. Naja, das finde ich jetzt auch, also deswegen gibt es keinen Pluspunkt, nur weil man sich selber letzten Endes bewusst war, dass es so ist. Natürlich heißt die Serie Daredevil und nicht, keine Ahnung, blinder Anwalt, nur mal irgendwas. Aber trotzdem, also man könnte dieser Figur einfach ein bisschen mehr Tiefe verleihen und das macht man halt meistens, indem man das Privatleben einer Figur zeigt und nicht nur seinen Superheldenalltag, weil da kommt halt nicht viel zusammen. Also da sieht man ihn ab und zu verletzt durch die Gegend laufen, aber das bringt mir die Figur nicht wirklich näher. Und insofern eher schade, gerade wenn ich überlege, dass ich Jessica Jones hier nicht so gut davon habe kommen lassen bei meiner Kritik neulich oder vor einiger Zeit. Muss ich sagen, im Verhältnis zu Daredevil ist Jessica Jones auf jeden Fall deutlich interessanter. Eben weil es nicht ganz so actionlastig ist, sondern auch diese Action, wenn sie dann vorkommt, eine Begründung bekommt oder meistens zumindest einen tieferen Sinn hat oder auch eben da auch ein bisschen Bedrohung dahinter liegt. Es liegt auch einfach keine Bedrohung mehr in Daredevil dahinter für die einzelnen Figuren, weil man halt einfach, ja, also es wird einfach ganz klar etabliert, dass es das nicht schiefgehen kann im Grunde und das finde ich halt irgendwie. Ja, müsste man mal ein bisschen dran arbeiten, da noch irgendwas dran verändern. Ich würde die nächste Staffel wahrscheinlich auch noch immer weiter gucken, aber das liegt echt daran, dass es eher die Neugier darauf ist, wie das Ganze letzten Endes dann zusammenhängt, weil es wird hier einfach ein eigenes Universum geben, das auf Netflix läuft. Eben Jessica Jones, Daredevil und so, die werden alle letzten Endes miteinander zu tun haben. Und eben genau wie bei den Filmen von Marvel, wenn man dann zwei nicht gesehen hat, gibt es halt einfach ein paar Punkte, die man nicht mehr ganz so begreift oder mitbekommt. Nicht, dass es das jetzt super schlimm wäre. Aber natürlich ziehen sie einen da immer wieder rein, indem sie sagen, hey, vielleicht machen wir ja irgendwie eine Anspielung auf eine andere Figur oder wir bauen hier eine Figur auf am Rande, die dann in einer ganz anderen Staffel eine Rolle spielt. Und dadurch muss man immer alles gucken. Das ist ein bisschen fies. Aber ich muss sagen, Daredevil war dann echt zwischendurch schon, ja, eher Arbeit, das zu gucken und das durchzuhalten. Nur um bestimmte Punkte zu erreichen. Also manchmal habe ich dann wirklich zwei Folgen geguckt und dachte mir so, puh, sind die gerade langweilig. Ich hoffe gerade echt, dass der Punisher mal wieder kommt und der mal irgendwas wieder tut. Weil die Figur tatsächlich noch irgendwie eine Story hatte, einen Inhalt und auch einen Weg, den sie gegangen ist. Also die anderen Figuren in dieser Staffel legen einfach nicht mehr sehr viele Strecken zurück. Also es ist in minimaler Form gibt es diese Konfrontation zwischen Nelson und Murdoch, weil eben der eine ganz klar dagegen ist, dass der andere eben als Superheld durch die Gegend hüpft und sich halb umbringt bei den ganzen Aktionen. Aber das ist eigentlich alles, was an Story oder Charakterentwicklung dann noch mit reinkommt für diese Personen. Und so bleibt unter der Staffel natürlich was, was für Daredevil-Fans, die das sowieso bei der ersten Staffel schon gefeiert haben, die feiern wahrscheinlich auch die zweite, da braucht man gar nicht reden. Aber wer jetzt überlegt, ob er jetzt im Nachhinein da noch einsteigt, wenn ihr an sich nicht so viel mit Superhelden zu tun habt, dann oder damit mit diesem Grundkonzept nicht so viel anfangen könnt und dann auch noch nicht mal sagt, okay, ich brauche jetzt nicht mal viel Action oder so eine Serie, ich brauche dann eher die dramatischen Punkte durch Dialog und durch die Beziehungen zwischen diesen Menschen, dann ist Daredevil auf jeden Fall nichts für euch. Dann versucht eher Jessica Jones, da geht es etwas mehr um die Personen. Insofern, das war's zu Daredevil der zweiten Staffel. Bis zum nächsten Mal.